im 480. Jahre nach dem Auszuge der Israeliten aus Ägypten, im 4. Jahr, im Monat Zi, das ist der 2. Monat, der Regierung Salomos über Israel, da baute er den Tempel für Jahwe. Und das Gebäude, das der König Salomo für Jahwe errichtete, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Und die Halle vor dem Hauptraume des Gebäudes war 20 Ellen lang, östlich vor der Breitseite des Gebäudes, und 10 Ellen breit östlich vor dem Gebäude. Und er brachte an dem Gebäude mit Balkenwerk vergitterte und nach innen zu schräg einfallende Fenster an. Und an der Wand des Gebäudes errichtete er einen Anbau rings um die Wände des Hauses, rings um den Hauptraum und den Hinterraum, und stellte so ringsum Seitengemächer her. Das unterste Stockwerk dieses Anbaus war 5 Ellen breit, das mittlere war 6 Ellen breit und das dritte 7 Ellen breit, denn er hatte außen am Gebäude ringsum Absätze gemacht, dass kein Eingreifen in die Wände des Gebäudes stattfand. Und als das Gebäude errichtet ward, baute man mit Steinen, die gleich beim Bruch fertig zugerichtet waren, so dass bei der Errichtung des Gebäudes weder Hämmer noch Meißel, kurz keinerlei eisernes Werkzeug zu hören war. Die Tür zum untersten Seitenstocke befand sich auf der Südseite des Gebäudes, und auf einer Wendeltreppe stieg man zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk empor. Und so errichtete er das Gebäude und vollendete es, und er deckte das Gebäude mit Balken und Teffelwerk von Zedern. Und er errichtete den Anbau rings am ganzen Gebäude, jedes Stockwerk 5 Ellen hoch, und verband sie mit dem Hause durch Zedernbalken. Und es erging das Wort Jahwes an Salomo also, ich will Acht haben auf dieses Gebäude, welches du errichtest. Wirst du nun in meinen Satzungen wandeln und nach meinen Rechten tun und Acht haben auf alle meine Gebote, dass du darinnen wandelst, so will ich mein Wort an dir erfüllen, das ich zu deinem Vater David geredet habe, und will inmitten der Israeliten wohnen und will mein Volk Israel nicht verlassen. So errichtete Salomo das Gebäude und vollendete es. Und er baute die Wände im Innern des Gebäudes aus mit Brettern von Zedern, vom Fußboden des Gebäudes an bis zu den Balken der Decke belegte er's im Innern mit Holz. Den Fußboden des Gebäudes aber belegte er mit Zypressenbrettern. Und er baute die 20 Ellen auf der hinteren Seite des Hauses aus mit Zedernenbrettern vom Fußboden an bis zu den Balken. Also baute er sich's im Innern aus zum Hinterraum, zum Allerheiligsten. Und 40 Ellen maß das Gebäude, das heißt der Hauptraum vor dem Hinterraum. Und Zedernholz war am Gebäude inwendig, Schnitzwerk von Koloquinten und Blumengehängen, alles war Zedern, und kein Stein zu sehen. Und einen Hinterraum, Mitte des Raumes aneinander stießen. Und er überzog die Kerube mit Gold. Und an allen Wänden des Gebäudes rundum ließ er Schnitzwerk von Keruben, Palmen und Blumengehängen einschneiden, im Innern und auswendig. Auch den Fußboden des Gebäudes überzog er mit Gold, inwendig und auswendig. Für die Türe des Hinterraums aber ließ er Türflügel aus Holz vom wilden Ölbaum anfertigen, die obere Einfassung der Türe und die Seitenpfosten bildeten ein Fünfeck. Auf den beiden Türflügeln von Ölbaumholz aber ließ er Schnitzwerk von Keruben, Palmen und Blumengehängen anbringen und überzog es mit Gold, nämlich die Kerube und die Palmen mit breitgeschlagenem Golde. Und ebenso ließ er für den Eingang zum Hauptraume Pfosten aus Holz vom wilden Ölbaum, viereckige Pfosten, anfertigen und zwei Türflügel von Zypressenholz, der eine Flügel bestand aus zwei drehbaren Blättern, und der andere Flügel bestand aus zwei drehbaren Blättern. Und er ließ Bildwerk von Keruben, Palmen und Blumengehängen anbringen und überzog sie unter genauer Anpassung an das Eingeschnitzte mit Gold. Und er baute die Mauer um den inneren Vorhof aus drei Lagen von Quadersteinen und einer Lage von Zedernbalken. Im 4. Jahre ward der Grund gelegt zum Tempel Jahwes, im Monat Zi. Und im 11. Jahre, im Monat Bul, das ist der 8. Monat, ward der Tempel vollendet nach allen seinen Stücken und nach aller seiner Gebühr, so dass er 7 Jahre daran baute.